habt ihr das noch nicht erkannt? Wir sind fremd im eigenen Land. Die feuchte Gewalt mit dem Rücken zur Wand.